Morgen Andacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 1. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Kehren wir zu einer neuen Andacht zurück. Wie werden wir weitermachen? Wir beginnen mit dem 1. Korintherbrief und starten mit dem 1. Kapitel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den ganzen Brief durchmachen, aber auf alle Fälle das 1. Kapitel. Und dann schauen wir, ob wir weitermachen oder nicht. Ich liebe den Brief an die Korinther. Ich weiß nicht genau warum, aber vielleicht, weil die Gemeinde so durcheinander war und Paulus ihnen doch so viel Offenbarung gab. Das zeigt mir, wie Jesus über sein Volk fühlt. Du musst den Hintergrund zu diesem Brief verstehen. Nämlich, dass die Gemeinde in einem wahren Chaos war, in einem schlechten Zustand. Auch die Stadt war in einem schlechten Zustand. Tatsächlich war sie damals weltweit bekannt. Sie war ein sehr wichtiges Zentrum. Sie war ein Zentrum des weltweiten Handels, aber die Kultur war völlig dem Götzendienst verfallen. Alles war voll von religiösem Götzendienst. Und das war eine Gefahr. Paulus ging in diese schreckliche Stadt und predigte das Evangelium. Und dann schrieb er diese zwei Briefe. Die Geschichte sagt, dass er nicht nur diese zwei Briefe an die Gemeinde geschrieben hat, aber diese beiden Briefe wurden in die Bibel aufgenommen. Was ich so schön finde, ist, dass sowohl die Gemeinde so zerrüttet war, Gott sich immer noch um sie kümmerte. Und auch der Apostel Paulus kümmerte sich um die Gemeinde. Wenn du dir 1. Korinther ansiehst, zeigt Paulus, welche Probleme es in der Gemeinde gab. Er machte ihnen völlig klar, dass sie nicht länger Teil dieser schlimmen Gesellschaft waren. Sie wurden aus dieser Gesellschaft herausgerufen. Paulus zeigte ihnen, dass sie zurückgeschlittert sind und wieder so leben, wie es die Welt tut. Paulus schrieb also diesen Brief, um das Problem zu lösen. Wenn wir uns diesem Kapitel nun zuwenden, dann denke immer wieder an diesen Hintergrund. In dieser Stadt gab es Prostituierte, die im Tempel arbeiteten. Überleg mal, die Unmoral und der Götzendienst wurden mit Religion vermischt. Das ist eine schlechte Kombination. Dasselbe sehen wir in der Gemeinde. Es gab Götzendienst, es gab Unmoral. Und das wurde zusammen mit dem Christentum vermischt. Paulus wusste, dass dies korrigiert werden musste. Schauen wir uns an, wie Paulus den Brief beginnt. Paulus, der durch den Willen Gottes zum Apostel Jesu Christi berufen wurde, und Sosthenes, unser Bruder. Folgendes gefällt mir. Paulus nannte sich selbst nicht ein Apostel. Ich kann mich an ein Gespräch mit einem Leiter einer großen Glaubensbewegung erinnern. Ich sagte zu ihm, ich finde, wir sollten aufhören, darauf zu bestehen, dass uns alle Pastor nennen, weil es Klerikalismus fördert. Es schafft so eine schreckliche Kluft zwischen den Leitern und den Menschen. Es stellt die Leiter auf ein Podest, auf dem sie nicht stehen sollten. Und dieser Pastor erklärte mir Folgendes. Nein, nein, du hast nicht recht, denn Paulus selbst nannte sich ein Apostel. Wenn Paulus sich selbst als Apostel bezeichnet, dürfen wir uns auch Pastoren nennen. Aber überleg mal, Paulus hat sich nicht einfach Apostel genannt. Zuallererst nennt er sich ein Apostel von Jesus Christus. Für uns scheint es, als wäre das eine enorm wichtige religiöse Position. Aber zu dieser Zeit war das nicht so. Weißt du warum? Denn das Wort Apostel war kein christlicher Ausdruck. Wir machen es zu einem christlichen Wort. Aber zu dieser Zeit damals hatten Geschäftsleute Apostel. Weißt du warum? Denn ein Apostel war jemand, der gesandt wurde. Jemand, der mit einer besonderen Mission gesandt wurde. Wenn jemand von seiner Firma auf Reisen geschickt wurde, nannte man ihn Apostel. Er wurde an einen Ort geschickt, um seine Firma zu repräsentieren. Er wurde mit einem speziellen Auftrag geschickt. Wenn Paulus sich als Apostel von Jesus Christus bezeichnet, sagt er damit nicht: Hey Leute, ich habe eine höhere Position als ihr. Er sagt: Ich bin derjenige, den Jesus auf eine Mission geschickt hat. Das ist, was er sagt. Morgen werden wir noch mehr darüber sprechen.